Rückblickend betrachtet hat sich die Erfindung der Monarchie angesichts der Absurdität ihrer Prämisse, ein Einzelner bekommt Macht über alle anderen, einfach weil er geboren wurde, erstaunlich lange gehalten. Monarchien sind eine Konstante der Menschheitsgeschichte. Die liberale Demokratie ist im Verhältnis dazu ein sehr junges Konzept. Erst vor gut 2 Jahrhunderten fingen Gesellschaften an, das Prinzip der Erbmonarchie effektiv in Frage zu stellen. Woran lag das? Ein möglicher Grund: In Zeiten von Unbeständigkeit wirkte nicht so beruhigend wie die Vorstellung, dass der Herrscher einer Gesellschaft, die sich gegen diese Widrigkeiten behauptete, von den Göttern beauftragt war. Der König war gewissermaßen ein Upgrade des mythologischen Helden, ein Herausragender, der sich gar nicht erst beweisen musste, sondern durch seine schiere Existenz und die darum gebaute Mythologie für die Lösung aller Probleme sorgte. Wie der Historiker Donald W. Hansen erklärt, als ob all die sozialen Unwägbarkeiten, all die Unruhe und Angst, die mit einfachen Gesellschaften verbunden sind, die ständig am Rande von Hunger, Gewalt und Krieg schweben, durch die Idee eines stabilen Königtums kompensiert würden. Die Geschichte vom magischen König ist tatsächlich ein Märchen zur Beruhigung des gesellschaftlichen Gemüts und ein erzähltes Versprechen einer durch die Vererbung der Macht abgesicherten, kontinuierlichen sozialen Ordnung. Die unbewusste Angst vor Destabilisierung kann die Heldenverehrung erklären, die Monarchen bis heute entgegengebracht wird. Die Krone und das angeblich blaue Blut sind dabei nur Symbole dieses Märchens, nicht seine Quelle. In der Logik des vom göttlichen Recht legitimierten Königs untersteht dieser selbstredend keiner irdischen Autorität, sondern führt mit Gottes Gnade dessen Willen aus. Das macht ihn für Kritik unangreifbar, da jede Entscheidung und jeder Beschluss göttlich legitimiert sind. Es gab keinen Ausweg aus dieser Fiktion, der diese nicht als Fiktion entlarvt oder durch eine andere Fiktion ersetzt hätte. Wer eine alternative Geschichte mit vergleichbarer Deutungsmacht vorlegen wollte, musste schon selbst eine Religion oder wenigstens eine Sekte gründen und wurde üblicherweise erst einmal brutal verfolgt, wie auch die Christen im alten republikanischen Rom, bevor sie sich als Staatsreligion durchsetzen konnten, um dann ihrerseits diejenigen zu verfolgen, die ihre Master Story angriffen.